Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Kennt ihr die Geschichte von der Prostituierten, die mit einer kleinen Tat das Paradies gewonnen hat? Wenn nicht, dann hört jetzt aufmerksam zu. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erzählt diese Geschichte. Und ich gebe sie in meinen Worten wieder. An einem heißen Tag, an dem sogar die Tiere fast am Verdursten waren, ging eine Prostituierte von den Bani Israel, von den Kindern Israels damals, von den Juden damals, und nahm sich etwas was zum Trinken, nahm sich etwas Wasser aus einem Brunnen. Nachdem sie getrunken hatte, sah sie einen Hund, der auch versuchte, an Wasser ranzukommen. Und er hechelte schon vor lauter Durst, als ob er schon vor Durst sterben würde. Und sie sah das und das tat ihr leid. Und sie sagte, für Allah subhanahu wa ta'ala gebe ich diesem Hund etwas zu trinken. Und sie ging nochmal in den Brunnen und füllte ihre Schale mit Wasser und gab dem Hund etwas zu trinken. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَغُفِرَ لَهُ. Und so wurde ihr vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr durch diese kleine Tat ihre Sünden verziehen, weil sie diese Tat für Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine getan hat. Subhanal Malik. Eine einzige kleine Tat kann dich, wenn sie aufrichtig ist, mit vollem Iman, mit voller Aufrichtigkeit, deine ganzen Sünden bei Allah löschen. Mit Ausnahme natürlich die großen Sünden, die benötigen eine Taube. Die benötigen eine aufrichtige Reue. Aber eine kleine Tat, sehe sie nicht so als nichtig an. Sehe sie nicht als nichtig an. Sehe sie nicht als klein an. Einem anderen hat aus dem Weg der Muslime einen Ast, der im Weg war, weggenommen. Und ihm wurde deswegen vergeben. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلْقَ أو في رواية بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. Sehe keine gute Tat als zu niedrig an oder zu klein an oder als zu nichtig an. Selbst wenn es das ist, dass du deinem Bruder mit einem Lächeln begegnest. Subhanallah. Denn du weißt nicht, was dieses Lächeln bei deinem Bruder oder bei deiner Schwester bewirkt. Vielleicht hat dieser gerade einen schlechten Tag. Vielleicht braucht diese Person gerade eine Person, die ihm entgegenlächelt, die ihm Mut zuspricht, und allein dieses Lächeln, in dem du sagst, Salam alaikum, nur lächelst, vom Weiten vielleicht schon, vielleicht rettest du ihn damit, vielleicht rettest du ihn von einer großen Sache damit, Subhanal Malik, allein durch ein Lächeln. Und wenn du das für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein tust, dann kann mit dieser kleinen Tat alle deine Sünden vergeben werden, Subhanal Malik. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch dies als Ansporn geben, dass ihr kleinere Taten nicht als klein ansieht, sondern versucht weiterhin zu machen. Egal wie klein diese Tat ist, macht sie weiter. Macht sie. Wenn euch das vom Herzen kommt, sei es ein Lächeln, sei es etwas vom Weg wegnehmen, sei es eine gute Tat machen, selbst wenn sie zu klein in euren Augen oder in den Augen der Menschen ist, bei Allah subhanahu wa ta'ala wird sie groß. Und sie kann Großes bewirken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Taten annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gemeinsam im Paradies vereinen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.